Die Bitches wollen Babys von mir, denn ich hab blaues, grünes, gelbes und das lila Papier. Sie wissen, ich bin ein Winner, weil ich nur selten verliere. Deshalb kommen Bitches an und wollen Babys von mir. Die Bitches wollen Babys von mir, denn ich hab blaues, grünes, gelbes und das lila Papier. Sie wissen, ich bin ein Winner, weil ich nur selten verliere. Deshalb kommen Bitches an und wollen Babys von mir. Sie wollen Babys von mir, sie wissen, ich hab Papier. Der Weg an Top war hart und lang und deshalb bleib ich jetzt hier. Ich hab das Geld auf dem Geld auf dem Geld und kauf mir ein, was mir gefällt. Leb mein Life, was wer auch immer von meinem Lifestyle hält. Ich hab einen Breitling-Belt, ich hab eine Maybach-Watch und die Jacke von Moncler ist aus nicem Designerstoff. Ich kauf mir Designerstoff, chill in meinem Designerloft. Mein Bett ist wie ein Golfplatz, denn es wird dauernd eingelocht. Deine Bitch will meinen Dick haben, du würdest mir gern ins Gesicht schlagen. Doch das ändert nix, sie will mich und nicht mehr dich haben. Stapel das Gelb bis zur Decke, trage die goldene Kette. Scheine grün, Gartenhecke, Young Hustensaft ist klar. Der Beste im KDW am Shoppen wieder. Ich bin Topverdiener und ich schlaf mit Lisa, Lina, Gina, Tina und Luisa, Katharina, Angelina, Josefina und Paulina, Amalia, Lena, Mila, Eva, Lotta, Laura, Mia. Die Bitches wollen Babys von mir, denn ich hab blaues, grünes, gelbes und das lila Papier. Sie wissen, ich bin ein Winner, weil ich nur selten verliere. Deshalb kommen Bitches an und wollen Babys von mir. Bitches wollen Babys von mir, denn ich hab braunes, grünes, gelbes und das lila Papier. Sie wissen, ich bin ein Winner, weil ich nur selten verliere. Deshalb kommen Bitches an und wollen Babys von mir.